Im Verbrauchermagazin des Deutschen Rundfunks hören Sie eine Meldung. Was kritisiert das Umweltbundesamt? Wenn es um saubere Kleidung geht, ist den Deutschen die Umwelt egal. Fast 700.000 Tonnen Waschmittel, so meldete das Umweltbundesamt, verbrauchen die Deutschen jährlich. Knapp 8 Kilo pro Kopf. Deshalb fordert das Umweltbundesamt einen geringeren Waschmittelverbrauch. Wer mehr zum Thema wissen will, kann die Broschüre Umweltbewusst waschen, Umwelt weniger belasten bestellen. Anschrift: Umweltbundesamt, Postfach 33 00 22, Berlin. Sie hören jetzt den Text noch einmal.